Auf der jüngsten gemeinsamen Konferenz der Regierung, Parteien und Organisationen der TVRK für die konsequente Durchsetzung der Aufgaben für die Wiedervereinigung des Vaterlandes, dargelegt in der Neujahrsansprache von Kim Jong-un und für die Einleitung einer neuen Phase für die selbstständige Wiedervereinigung in diesem bedeutsamen Jahr, wurde ein Aufruf angenommen. Zur Unterstützung dieses Aufrufs nahmen am 23. Januar die Vorsitzenden der Direktionen des Generalverbandes der Japan-Koreaner, wie der Vorsitzende der Direktion der Stadtpräfektur Tokio und der Vorsitzende der Direktion von Hokkaido jeweils eine Stellung. Sie betonten, dass man den Willen von Kim Jong-un zur Wiedervereinigung des Landes aus dem Aufruf genau erläutern und propagieren, die kriegerischen Landesverräter in Süden zurückweisen und den Kampf für die Beseitigung der Kriegsgefahr auf der koreanischen Halbinsel eigenartig entfalten solle.